Im grünen Wald, dort wo die Drossel singt, und im Gebüsch das muntre Rehlein springt, Rehlein springt, wo Tannen und Fichten stehen am Waldeszaun. Verlebt ich meine Jugend, schönsten Traum, wo Tannen und Fichten stehen am Waldeszaun. Verlebt ich meine Jugend, schönsten Traum. Das Rehlein kam aus einem klaren Bach, dieweil im Wald der Kuckuck lustig lacht. Lustig lacht, der Jäger zielt schon hinter einem Baum. Da war vorbei des Rehleins Lebenstraum. Der Jäger zielt schon hinter einem Baum. Da war vorbei des Rehleins. Wo Tannen und Fichten stehen am Waldeszaun, verlebt.